Erster David baute Häuser in seiner Stadt. Er machte einen Platz für Gottes Kiste. Er baute ein Zelt für sie. Zweiter David sagte, nur die Leviten tragen die Kiste. Gott hat sie gewählt. Sie sollen ihm immer dienen. Dritter David rief alle Leute aus Israel nach Jerusalem. Sie brachten die Kiste an ihren Platz. Vierter David holte die Söhne von Aaron und die Leviten zusammen. Fünfter von Kahat kamen Uriel und 120 Verwandte. Sechster von Merari kamen Asaja und 220 Verwandte. Siebter von Gersom kamen Joel und 130 Verwandte. Achter von Elisaphan kamen Semaja und 200 Verwandte. Neunter von Hebron kamen Eliel und 80 Verwandte. Zehnter von Usiel kamen Aminadab und 112 Verwandte. Elfter David rief die Priester Zadok und Abjatar. Er rief auch sechs wichtige Leviten. Zwölfter er sagte, ihr seid die Chefs. Macht euch bereit für Gott. Bringt die Kiste an ihren Platz. Dreizehnter letztes Mal waren wir nicht bereit. Gott hat uns bestraft. Wir haben seine Regeln nicht beachtet. Vierzehnter die Priester und Leviten machten sich bereit. Sie wollten die Kiste Gottes tragen. Fünfzehnter die Leviten trugen die Kiste auf ihren Schultern. Sie nutzten Stangen. Mose hatte das so gesagt. Sechzehnter David sagte, holt die Sänger. Sie sollen laute Musik machen. Alle sollen sich freuen. Siebzehnter die Leviten wählten Heman, Asaf und Isen aus. Achtzehnter andere Männer halfen ihnen. Sie waren Wächter an den Türen. Neunzehnter die Sänger Heman, Asaf und Isen machten laute Musik. Zwanzigster eine Gruppe von Männern spielte auf Harfen. Einundzwanzigster andere Männer spielten Zithern. Sie leiteten den Gesang. 22. Kenania war der Chef beim Tragen. Er kannte die Arbeit sehr gut. 23. Berechia und Elkana passten an der Tür auf die Kiste auf. 24. Die Priester bliesen Trompeten vor der Kiste. Andere Männer waren Wächter. 25. David und die Chefs holten die Kiste. Sie waren sehr froh. 26. Gott half den Leviten beim Tragen. Die Menschen gaben Gott viele Tiere. 27. David trug Kleidung aus feinem Leinen. Auch die Leviten und Sänger trugen Leinen. 28. Ganz Israel brachte die Kiste nach oben. Es gab viel Musik und lautes Rufen. 29. Michal sah David aus dem Fenster. David tanzte vor Freude. Michal fand das nicht gut.